Heute geht es um die Burg Fischering. Nach 1,5 Jahren Umbauzeit ist es endlich soweit. Die Wasserburg Fischering in Lüdinghausen öffnet wieder ihre Türen für die Besucher. Doch zuvor wurden die neu gestalteten Räume bei einem Pressetermin vorgestellt. Und gleich nach der ersten Musik hören Sie Hans Deckenhoff im Gespräch mit Dr. Christian Schulze-Pellengar, dem Landrat des Kreises Coesfeld. Fischering kann man wieder besuchen. Wie gerade schon angekündigt, war Hans Deckenhoff beim Pressetermin dabei und sprach als erstes mit Dr. Christian Schulze-Pellengar, der des Lobes voll war. Es ist wunderschön geworden. Das war mein erster Eindruck, denn es ist ja immer was anderes, wenn man was im Konzept sieht oder auch zwischendurch in einer Baustelle, wo noch nicht so recht so die Brillanz und auch, sage ich mal, die Ausstrahlungskraft so erkennbar wird. Da muss ich wirklich sagen, es ist jetzt, wenn es fertig ist, einfach wunderschön geworden. Im Vergleich zu der vorherigen Burg Fischering, was sind so die gravierendsten Neuheiten praktisch, die jetzt hier durchgeführt wurden? Also es ist sicherlich das Gravierendste, dass wir einfach die Ausstellung so, wenn sich auch viele Exponate wiederfinden, aber einfach in die heutige Zeit transferiert haben. Was haben wir heute für Möglichkeiten, um einfach Ausstellungen in Szene zu setzen, um einfach neue Medien auch einzusetzen? Und das ist, glaube ich, der Reiz, den jetzt die neu konzipierte Ausstellung auf der Burg Fischering ausmacht. Vielleicht können wir noch so ein paar Dinge ansprechen, zum Beispiel Barrierefreiheit und sowas für Kinder oben, dass die Räume jetzt genutzt werden. Das war sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich auch die Menschen mit Handicap oder mit Rollator oder mit Kinderwagen die Familien eben auch hier hinein können. Das war bisher nicht der Fall, war so nicht möglich. Und das war ein ganz wichtiger Baustein, aber auch aus Sicht der Vorgaben, die die Fördermittelgeber gestellt haben. Eine weitere Komponente, die ich besonders wichtig finde, ist auch das gesamte museumspädagogische Konzept, dass wir da gerade für Jüngere, für Schulklassen einfach nochmal Angebote schaffen, damit die sich spielerisch auch in die Zeit, die letztlich in dieser Burg wieder lebendig wird, hineinversetzen können und das eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dafür sind erstmals Räumlichkeiten vorgesehen, aber auch der Kinderguide, also der Führer für die Kinder, finde ich, vermittelt das sehr spielerisch, dass sie sich eine Vorstellung davon machen können, ja, tatsächlich, Geschichte hat auch hier vor Ort stattgefunden und nicht nur in den großen Metropolen der Welt. Jetzt gab es ja auch Fördermittel aus dem Bereich Regionale 16. Und zwar wurde das Ganze ja praktisch aus Wasserburgenwelt im Rahmen der Wasserburgen. Was beinhaltet das? Was ist das praktisch? Also das Konzept sieht eben vor, dass wir mit der Stadt Lüdinghausen zusammen eigentlich die Strahlkraft der Burg Fischering nutzbar machen und dass eben die Achsen, die Sichtbeziehungen zur Stadtlandschaft, zur Stadt Lüdinghausen selber wiederhergestellt worden sind, eigentlich erstmals in dieser Form, dass man als Besucher nicht nur singulär zur Burg Fischering kommt, sondern, so ist unser Wunsch, natürlich dann auch gerne in die Stadt Lüdinghausen geht, auch die andere Burg in der Nachbarschaft, die Burg Lüdinghausen, erkennt und das eben durch die Stadtlandschaft dann auch die Wegebeziehungen nochmal optimiert worden sind. Und das war halt so der Gesamtansatz. Und ich glaube, mit all den Bausteinen bei der Stadt Lüdinghausen und hier beim Kreis Coesfeld ist das ganz gut gelungen. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. The mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Simone Thiessing war die war eine der Projektleiterinnen beim Umbau der Burg Fischering. Im Gespräch mit Hans Deckenhoff verrät sie uns einiges über die große Herausforderung dieser Arbeit. Frau Thiesing, die Burg Fischering wird seit 1916 großflächig saniert. Ja, der Anlass war das Museum, was hier in der ersten Etage drin war. Das Münsterlandmuseum war schon einige Jahrzehnte alt und auch schon ein bisschen verstaubt und in die Jahre gekommen. Zwei Etagen standen außerdem ungenutzt, leer. Und es kam die Regionale 2016, ein großes Förderprogramm, sodass wir dann die Möglichkeit hatten, hier mal das Ganze neu anzufassen. Im Rahmen der Bauplanung wurde das neue Nutzungskonzept Wasserburgenwelt am 23.09.2015 vorgestellt und verabschiedet. Können Sie etwas dazu sagen? Ja, das war ein Konzept, wo wir ganz neu überlegt haben, was in der Burg hier auch wo ist, also wie das neue Museum aussehen kann, aber auch Teile von der Stadt Lüdinghausen, nämlich die Gestaltung eines neuen Landschaftsparks, durch den man in die Innenstadt gelangt. Wie viele Firmen waren während der Sanierungsarbeiten auf der Burg Fischering tätig? Ja, wir hatten tatsächlich über 80 Firmen hier, die aktiv waren. Und zwar im ganz normalen Hochbaugewerbe, Sanitär, Heizungstechnik, also die klassischen Handwerker, aber auch ganz exotische Gewerke, wie zum Beispiel Exponateinrichtungen und natürlich die Ausstellungsbauer. Wie lange dauerten die Arbeiten? Die reinen Bauarbeiten dauerten ungefähr 1,5 Jahre. Aber die Planungszeit tatsächlich von der ersten Idee her schon seit 2009. Wie hoch waren die Sanierungskosten? Die Kosten sind insgesamt bei rund 9,6 Millionen Euro gelandet. Und die Summe hatten wir auch in etwa so kalkuliert. Wie wurde das Ganze finanziert? Ja, wir haben ja hier dieses Strukturförderprogramm vom Land NRW, Regionale 2016. Da bekommen wir bevorzugt Fördermittel, und zwar aus der Städtebauförderung, vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und aus der regionalen Kulturförderung. Auf was können sich die Besucher nach Wiedereröffnung der Burg freuen? Was hat sich dann geändert? Wir haben also ein ganz tolles Museum hier in der Hauptburg auf 2 Etagen. Es gibt auch Ausstellungselemente im Außenbereich, also ein Weg in die Stadt und auch eine neue Bildungsetage, wo wir auch ein Bildungsprogramm anbieten und ein Kulturprogramm mit auch unter anderem für Kinder, aber auch für Erwachsene. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. No matter what I do, I'm no good without you. just to get close to you. Could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Es geht nach wie vor um die Burg Fischering, die jetzt neu eröffnet hat nach 1,5-jähriger Umbauzeit. Wir vom Verein für Medienarbeit waren schon während der Umbauarbeiten dabei und konnten mit einigen beteiligten Personen reden. Von ganz weit her kommt die nun folgende Interviewpartnerin. Ich bin Andrea Kubinski. Ich arbeite fürs Büro Duncan McCauley in Berlin. Ist ein Studio für Architektur, Ausstellungsgestaltung und also in Szenografie im Allgemeinen und ja alles, was so mit Ausstellungen und ja Architektur zu tun hat. Genau. Und hier bei unserem Projekt, bei Burg Fischering, bin ich von unserem Büro sozusagen die Projektmanagerin, Projektleiterin, die dann alle Bereiche, für die wir zuständig, zusammenhält. Aber gleichzeitig bin ich auch zuständig für die Gestaltung. Der erste Gedanke war, also es ist ein sehr schöner, ein sehr fast idyllischer Ort, kann man sagen. Es hat auch die Ruhe, die es ausstrahlt, hat auch eine gewisse Faszination. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und auch die Natur rundherum, das Grün und das Wasser und im Zusammenspiel eben mit der Burg, das ist sehr faszinierend. Bei der Ausstellungsgestaltung hat uns auch vor allem die Burg inspiriert. Vor allem, wenn das Wasser sehr klar ist, das Wasser spielt sehr oft, hat Reflexionen, was auch sehr schön ist. Manchmal sieht man die ganze Hauptburg gespiegelt im Wasser und auch die anderen Elemente von diesem Komplex und auch so dieser Zusammenhang Wasser-Hauptburg. Und vor allem, wir haben die Hauptburg auch immer als ein Hauptexponat oder als das Hauptexponat gesehen und deshalb haben wir unsere Gestaltung eigentlich aus diesen Elementen heraus entwickelt. Also das war sozusagen der Startpunkt für unsere Gestaltung, die Hauptburg selbst. Uns war sehr wichtig, also prinzipiell die Gestaltung, ist sehr wichtig, dass sie im Einklang mit der Hauptburg ist. Was auch eine wichtige Rolle für die Gestaltung ist, sind dann die Hauptthemen, die wir haben. Wir hatten auf jeden Fall auch als Ziel, also wir wollten dem Ort gerecht werden, eine sehr hochwertige Gestaltung machen, eine sehr schlichte. Es war sehr wichtig, dass die Hauptburg sozusagen immer im Mittelpunkt bleibt, sich alles um die Burg dreht, deshalb auch die Spiegelungen und die Reflexionen, damit das ein schönes Gesamtbild ergibt. Und ganz wichtig ist auch, dass die Erzählung in der Burg drinnen ist sozusagen eine Erzählung, ein Erzählstrang. Man soll was dabei lernen, aber es auch intuitiv entdecken. Deshalb gibt es auch viele Medienstationen oder Spielstationen, wo man auch ganz viel einfach erkunden kann. Und das Erkunden hängt auch damit zusammen, dass wir uns dachten, es soll irgendwie auch ein bisschen so einen Überraschungseffekt haben, wenn man in die Burg reingeht. Zumeist weiß man ja vielleicht nicht, was einen erwartet. Also das ist ein Gefühl, was sehr wichtig ist. Und dann auch, wir wollten Neugierde erzeugen, auch auf die Burg, auf die Umgebung, dann auch auf die Elemente im Außenraum, aber auch dann weitere Burgen und Schlösser im Münsterland zu entdecken. Die Elemente im Außenraum sind alle mit einem Hauptthema in der Burg verknüpft. Das ist eben sehr wichtig, damit man auch einen Bezug herstellt zwischen Ausstellung und dem Außenraum. Ja, als Beispiel die Jagdinstallation, die ist mit dem Hauptthema 4 und 5 ja verknüpft, Adel verpflichtet. Und in der Jagdinstallation sieht man aus einem gewissen Punkt, wie sich perspektivisch dann ein Reiterbild aus 3 Reitern und einem Hund öffnet. In der Art haben wir eigentlich alle Außenrauminstallationen eben immer aus dem Hauptthema heraus entwickelt. Let it go, let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made in these small hours. These little wonders, these twists and turns of fate. Time falls away, but these small hours, these small hours still remain. Let it slide. Sie haben es gehört, beim Umbau der Burg Fischeringen gab es einige Gewerke, einige Firmen, nein, nicht nur einige, es gab viele, viele Firmen, die beteiligt waren und eben auch ein paar Projektleiter. Einer von ihnen ist jetzt zu hören. Ich heiße Jens Engel, bin von Haus aus Architekt und arbeite seit einigen Jahren im Büro Pfeiffer, Ellermann und Preckel. Münster ist der Firmensitz, ursprünglich auch in Lüdinghausen, von daher vielleicht auch Heimvorteil, man weiß es nicht. Ja, ich bin Projektleiter, ich führe ein Team von meistens 5 Leuten, immer 4 Leute, 2 Bauingenieure, 2 Planer, sodass wir eigentlich gut besetzt sind für diese Rolle, die wir hier ausüben und unserer Aufgabe auf jeden Fall gewachsen sind. Mit der Burg Fischeringen verbindet man eigentlich den wehrhaften Charakter, der ist augenscheinlich von außen sowieso zu sehen. Und im Inneren völlig anders. Also mehrere Zeitepochen sind hier schon durchlebt worden und das sieht man im Innenraum. Jetzt ist es die nächste Zeitepoche, es wird ein Museum, das vorher auch schon war, aber durchaus nicht so in der Ausstattung, wie es jetzt kommen wird. Und so verbindet man das alte Werfte-Erscheinungsbild mit dem neuen Leben von innen, was für die Besucher zugänglich ist. Das ist ein ziemlich spannender Ort und von daher auch ein sehr interessanter Ort. Und ja, ich freue mich auf dieses Projekt, dass es auch bald zu Ende gebracht wird und ja, für die Bevölkerung zur Verfügung steht. Die Baustelle in Zahlen. Ich fange erstmal an, die Burg Fischering. Wir sagen bei uns im Büro, das ist der Deckname des Projektes. Die Burg Fischering setzt sich aus mehreren Gebäuden zusammen. Das vergessen die meisten Leute. Ja, die Hauptburg natürlich als Hauptexponat später auch. Dann das Torhaus als Empfangshaus auf dem Areal. Die Kapelle, mittlerweile fertiggestellt. Und die Vorburg als Wirtschaftsteil. Ja, und das sind Zahlen. Ich finde die Zahlen der mitarbeitenden Firmen sehr wichtig und sehr für sich sprechend. Also es arbeiten an der Hauptburg als größte Baustelle ungefähr 35 Gewerke, die sich natürlich in einzelne Handwerksfirmen nochmal untergliedern. Und ja, dementsprechend ist die Baustelle immer sehr stark besetzt von Arbeitern, nicht alle zeitgleich, aber durchaus durchmischt. Dann haben wir das Torhaus mit ungefähr 15 Gewerken. Dementsprechend auch hohe Personenzahl. Und die Kapelle, die jetzt mittlerweile fertiggestellt ist, waren es im Schnitt 10 Gewerke. Und ja, so hat man so eine Summe von den Firmen, die hier tätig sind. Und das ist schon ein ganzer Haufen oder eine ganze Menge, die man natürlich auch hinter den Kulissen beschäftigen muss mit Planung, mit Rechnungsprüfung, damit die Gelder passend kommen, die Firmen bezahlt werden können. Also es ist ein enormes Zahlenspiel, was auch dahinter steht und Planungsleistung, die der Besucher hier erstmal nicht erkennt. Deshalb auch das Team, was immer mit dabei ist. Jump for almost here. Bring it on. Another year, one more beer, another song comes on the radio, so loud and clean. Your whisper comes in my ear. I follow like a season, not afraid of what I'm feeling. Short, and nights are long. Nothing sure in this world till we're gone. Fear disappears each time I close my eyes. I kiss you once, a kiss, kiss. I kiss you twice. It's in the air we're breathing. Oh, can you taste the freedom? down, break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Ja, das war's für heute im Journal am Sonntag Ihrer Bürgerfunksendung, Bürgerradiosendung in Radio Kiepenkerl. Jeden Sonntagabend hören Sie uns hoffentlich ab jetzt wieder. Wie gesagt, wir hatten krankheitsbedingt Pause seit Weihnachten fast. Ich möchte Ihnen noch sagen, wer an der Sendung mitgewirkt hat. Das war einmal Hans Deckenhoff, der für uns die Bauarbeiten an der Burg Fischering begleitet hat. Jürgen Neff hat in bewährter Weise die Technik besorgt und auch die Musik ausgesucht. Wir sind übrigens Servicestelle für den Bürgerfunk und wenn Sie selber einmal eine Radiosendung machen wollen, dann melden Sie sich doch bei uns. Schauen Sie ins Internet, da finden Sie uns unter medienverein.org und da haben Sie Kontaktdaten, rufen Sie uns an, wir melden uns bei Ihnen und vielleicht sind Sie dann bald in einer dieser Sendungen hier am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr bei Radio Kiepenkerl. Journal am Sonntag hieß die Sendung. Ich am Mikrofon verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen. Bis zum nächsten Sonntag. Mein Name ist Wolfgang Thiemann. On the